Gut, also vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, auch tatsächlich, weil ich mich zwar schon immer mal wieder mit dem Thema italienische Linke beschäftigt habe, aber das auch nicht die ganze Zeit mache. Und das jetzt für mich mal wieder ein Anlass war, so Sachen vorzukramen, die ich in den letzten Jahren mal erarbeitet habe dazu. Also dann nochmal so ein paar andere Texte zu lesen, neuere. Es war halt so, dass wir diesen Film 2017 mal in Leipzig gezeigt haben, in der Cinemathek. Und dafür habe ich damals eben mich gründlicher vorbereitet und eine Einleitung geschrieben. Und genau, dann später kam dann diese Idee, noch mehr dazu zu schreiben. Und so ist dieser Aufsatz halt entstanden, der dann bald erscheinen wird in dieser Zeitschrift Kunstspektakel Revolution. Genau, und der Film, den wir heute sehen werden, Senza chiedere permesso, wir brauchen keine Erlaubnis oder ohne um Erlaubnis zu fragen, könnte man vielleicht auch sagen, ist 2014 erschienen und ja, von Pietro Perotti und Pierre Milanese, zwei Filmemachern, zu deren Rolle in dem Projekt ich dann noch später ein bisschen was sagen werde. Und ja, es gibt eben auch eine deutsche Übersetzung, glaube ich. Deutsche Untertitel haben wir heute. Also es war ein bisschen so ein Hin und Her, aber wir haben die Version mit den deutschen Untertiteln. Genau, und die sind übersetzt worden von Anna Stiede, einer Politikwissenschaftlerin, die sich viel in Italien auch aufgehalten hat und da eine Zusammenarbeit ja, dann eben hatte, auch mit diesen Regisseuren. Und sie hat mich noch darauf hingewiesen, dass das wohl von dem Institut Istoreco angeregt wurde, diese Sache auch ins Deutsche zu übersetzen. Und dieses Istoreco-Institut, die sind halt in Norditalien und die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Andenken an die Partisaninnen, an die Resistenza, die Widerstandsbewegung gegen den italienischen Faschismus und dann auch die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Genau, und die beschäftigen sich aber anscheinend halt auch mit mehr an der Gegenwart liegenden Episoden so der italienischen Geschichte. Und wir werden ja heute auch ein bisschen anfangen in dieser Zeit des Faschismus, aber uns dann sehr schnell da wegbewegen und eben eher in die ja, 60er, 70er, 80er Jahre schwerpunktmäßig schauen. Und genau, ich werde jetzt auch nochmal ein bisschen zusammenhängender dann vorstellen oder einführen in den Film. Diese Einführung hat drei Teile. Also erstmal sage ich noch mehr zu dem zeithistorischen Kontext. Also Italien und italienische Linke nach 1945. Dann gehe ich ein bisschen näher, also zoome ich so ein bisschen mehr rein auf eine Gestalt in dieser italienischen Linken, die auch als autonome Arbeiterinnenbewegung bezeichnet wird, die ich halt besonders interessant finde und von der wir auch in dem Film halt einige Beispiele sehen werden. Und dann sage ich nochmal ein bisschen was zu dem Film als Film. Also wie arbeitet der Film eigentlich? Welche Materialien bezieht er ein? Wie verwendet er die? Und welche Methode wendet er vielleicht an? Und wie kann man die auch noch ein bisschen einordnen? Und da ich das alles ausformuliert habe, ja, werde ich jetzt ein bisschen in so einen Vorlesemodus kommen, aber vielleicht auch immer mal wieder auflockern. Zum zeithistorischen Kontext. Also Italien war seit den frühen 1920er Jahren unter faschistischer Herrschaft gestanden und hatte im Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschland und Japans gegen die Alliierten gekämpft. Im Unterschied zu Deutschland gab es in Italien jedoch eine nennenswerte organisierte Widerstandsbewegung, die auch mit Waffengewalt operierte. Die Partisanenbewegung oder die auch Resistenza genannt wird in Italien. Und die Resistenza wird eben besonders in den letzten drei Kriegsjahren, 43, 44, 45, ein sehr wichtiger Faktor. Und sie setzt sich aus verschiedenen Strömungen aber zusammen. Also die Leute, die da aktiv sind, kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern, Sozialdemokratie, Kommunistinnen, Anarchistinnen, aber auch Leute, Monarchistinnen, Katholikinnen und so weiter. Also es ist heterogen und insgesamt schätzt man das wohl auf so 150.000 bewaffnete Leute in diesem Widerstand. Viele von denen waren eben Deserteure der italienischen Armee, die dann quasi das als Alternative für sich entdeckt haben, wenn schon kämpfen, dann eben ja auf der anderen Seite. Und dazu kommen eben weitere etwa 100.000 unbewaffnete Mitglieder und dann eben auch, also viele, nochmal sagt man so 2 Millionen Leute, die das in so zivilen Unterstützerinnen-Netzwerken waren und da auf verschiedene Weise diesen bewaffneten Kampf unterstützt haben. Also kann man schon sagen, das war, wuchs dann zu so einer Massenbewegung eigentlich an. Und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war das dann klar, dass aufgrund dieser Tatsache eben auch, dass man da ja auch wirklich eine Bewegung in Waffen hatte, dass die nach dem Sieg dann über den Faschismus auch eine zentrale Rolle spielen würde in der Nachkriegsordnung in der einen oder anderen Weise. Und es wurden dann aber eben auch Spannungen zwischen verschiedenen Vorstellungen davon sichtbar, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen soll nach dem Ende des Faschismus. Was soll an die Stelle dessen treten? Ist es, was tut man da eigentlich? Handelt es sich da um einen nationalen Befreiungskrieg, der jetzt auch eigentlich nur diese deutschen Besatzer abschütteln will? Oder geht es jetzt darum, eigentlich diesen nationalen Krieg in einen Klassenkrieg zu überführen, in einen Bürgerkrieg zu überführen, wo eben dann Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Soldaten gegen Großgrundbesitzer, Industrielle, Militärs und eben Profiteure der bürgerlichen Ordnung weiter diesen Krieg führen sollten als sozialen Bürgerkrieg. Und ja, da gab es eben dann unterschiedliche, und gerade in der Linken dann halt unterschiedliche Vorstellungen und Hoffnungen. Und eben hinauszugehen über diesen ja vorfaschistischen, oder nicht den vorfaschistischen Staat einfach wieder einzuführen, sondern eigentlich eine neue sozialistische Gesellschaft vielleicht aufzubauen. Ja, diese Frage stand besonders eben im Raum vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gerade die Kommunistinnen in der Resistenza die größte Kraft darstellten. Und durch diese Resistenza, das war so ein richtiger Katalysator eben auch für die kommunistische Partei in Italien, die war eben davor im Faschismus eine clandestine, kleine Partei, ich habe mit wenigen tausend Mitgliedern. Und 1947 hatte die dann aber plötzlich 2 Millionen Mitglieder. Also ein enormer, also eine Vervielfachung der Mitglieder innerhalb von 5 Jahren. Und war eben, diese KP in Italien war dann eben ja ein sehr wichtiger politischer Faktor für die ganzen 4 Jahrzehnte, die dann eigentlich kommen sollten. Also bis eigentlich zu ihrer Auflösung dann rund um die Wendezeit, die da natürlich anders heißt. Aber genau, sie war eben ein sehr wichtiger Faktor in der italienischen politischen Landschaft und war auch die mitgliederstärkste und parlamentarisch erfolgreichste Partei, kommunistische Partei in Westeuropa. Und um diese Spezifik dieser italienischen Situation zu verstehen, ist es daher eben sehr wichtig, diese ganz große Rolle der kommunistischen Partei Italiens eben immer im Hinterkopf zu behalten. Und da ist auch gerade der Vergleich interessant mit dem westdeutschen Postfaschismus. Also wir haben es eigentlich mit 2 postfaschistischen Gesellschaften zu tun in dem Vergleich. Genau, aber in der BRD, ja, war es ja eben so, dass die stark dann ja in diesen Kalten Krieg halt reingezogen wurde und dann dieser Antikommunismus eigentlich sehr stark war, sehr schnell wieder. Und dass eben die KPD in Deutschland ja wurde dann eben 1956 nach 1933 eben erneut verboten als nicht verfassungskonform. Und ihre Infrastruktur wurde enteignet, ihre Mitglieder wurden rechtlich verfolgt und so weiter. Aber in Italien war es eben ja ganz anders. Also da wurde die KP eben nicht verboten, sondern und auch nicht, galt auch nicht als verfassungskonform. Ganz im Gegenteil, sie hat diese neue Verfassung des italienischen Staates mitgeschrieben nach 1945. Also es gab da eben einen Wechsel der Staatsform zur Republik und 1947 eine verfassungsgebende Versammlung, an der dann auch die Kommunistische Partei teilgenommen hat. Also man kann sagen, sie hat eben sich wirklich eingeschrieben so in die Grundfesten dieser neuen Republik, ja, als Teil eines breiteren demokratisch-antifaschistischen Konsens und war aber trotzdem nie an der Regierung beteiligt. Also sie war eben immer eine große Institution, an der man nicht vorbeikam, aber nie wirklich Regierungspartei. Und diese kommunistische Partei hat einen eher gemäßigten kooperativen Kurs eingeschlagen innerhalb des parlamentarischen Systems und auch ja, innerhalb der kapitalistischen Eigentumsordnung. Die in den letzten Jahren errungenen militärischen und politischen, ökonomischen Machtstellungen der Arbeiterinnenklasse, die ja sehr in Waffen stand, ne, also und auch in dieser Umbruchszeit zu Ende des Faschismus, auch in Form von ja, Fabrikräten, teilweise die Produktion auch in den Fabriken mehr oder weniger selbst verwaltet hat, weil die Eigentümer verschwunden sind und sowas. Also diese Machtstellungen, die so sehr kämpferisch errungen wurden, die wurden dann eben ja wieder aufgegeben. Die Waffen wurden abgegeben und man kehrte eben zurück in so eine geordnetere Art der sozialen Bearbeitung von Konflikten über Wahlen und Vertretungen und so weiter. Ritualisierter, institutionalisierter. Auch die Gewerkschaften spielen da dann eine wichtige Rolle und eben die legale Parteiarbeit. Zugleich war es aber eben so, dass, oder zudem war es eben so, dass diese kommunistische Partei dann in ihrer Fortführung ihrer Rolle eigentlich in dieser Resistenza auf der ideologischen Ebene stark die nationale Einheit auch betonte und ein gemeinsames Interesse des ganzen italienischen Volkes am Wiederaufbau der Wirtschaft und der Gesellschaft betonte. Also jetzt nicht Klasse gegen Klasse oder sowas. Und praktisch bedeutete das dann eben, dass sie sich auch als ein geeigneter Steuermann für ein Modernisierungsprojekt der italienischen Wirtschaft präsentierte. Ja, es gab dann eben weitere so ideologische Annahmen, die da eine Rolle spielten. Also die Idee, dass es eben ja die historische Aufgabe der Arbeiterinnenklasse sei, die Produktivkräfte weiterzuentwickeln und ja eben, wie ich schon gesagt habe, dass dieser Aufbau eben im Vordergrund steht und dass deshalb auch Verzicht und Opfer zu bringen sind, um die Produktivität zu steigern und eben um Italien nach vorne zu bringen wieder. Und das kam dann halt ganz gut zusammen mit so einem Bild von dem Arbeiter, dem produktiven Arbeiter als so eine Art Idealvorstellung und auch schon, dass man eben politisch interessiert ist und aktiv ist, aber sich eben in einer geregelten Art und Weise betätigt. Also sich der Disziplin auch von Partei und Gewerkschaften, solchen hierarchisch organisierten ja, Institutionen auch unterwirft. Und wenn man so auf die ökonomische Ebene guckt, ist dann eben so, dass in dieser Nachkriegszeit eine ja, Rationalisierung der Produktion vorangetrieben wird in den Fabriken, dass sich die Arbeitsbelastung dann auch erhöht durch eben Einführung von Fließbändern und sowas und das ist aber auch eine sehr große Zuwachsraten dann gibt, was so die Produktivität angeht. Und diese härtere Ausbeutung durch dieses sich ganz gut verwertende Kapital, ja, und ging halt einher mit eigentlich einer weitgehenden Machtlosigkeit der Arbeiterinnen über diesen Arbeitsprozess. Und der Deal, der dann eben aufkam, ja auch wie in anderen westlichen Ländern, war eben Konsum nach Feierabend. Also Consumer Capitalism, dass eben mehr Schichten, die früher vielleicht sehr karg gelebt haben, jetzt auch teilhaben können an dem Massenkonsum, aber eben keine Selbstbestimmung über das eigene Leben. Ja, dazu muss man auch sagen, dass Italien halt, anders, aber auch vielleicht ähnlich wie Deutschland, also jetzt nicht überall die gleichen Verhältnisse herrschen. Und in Italien ist das ja eben die Nord-Süd-Spaltung, nicht die Ost-West. Und genau da ist es halt so, dass in diesen Fabriken, die dann eben vor allen Dingen in Norditalien viel produziert haben, Autos, alles mögliche, Maschinen und so, dass da eben sehr viele Arbeitskräfte hingekommen sind aus dem Süden von Italien. Und dann eben ja in Norditalien auch rund um diese Fabriken in sehr schlechten, teilweise erbärmlichen Bedingungen auch gelebt haben, sehr entwurzelt und auch, es gab dann auch so einen inneritalienischen Rassismus gegen Süditaliener und die wurden halt vielfach diskriminiert und ja, auch in diesen Fabriken halt ziemlich ausgebeutet und die hausten dann teilweise eben auch in Baracken und also slumartigen oder sehr schlecht instand gehaltenen Wohnungen und sowas und es gab da schon durchaus auch in diesem Wirtschaftswunder Italien halt auch starke soziale Gefälle, die sich dann auch in Konflikte verwandeln mit der Zeit. Und ja, es gibt jetzt eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese verschiedenen Hoffnungen, was jetzt eigentlich passiert in einem Europa. Also in einem Europa nach dem Faschismus. Es gab eben einige Leute, die dann halt enttäuscht waren, auch von der kommunistischen Partei, die eben auf diesen neokapitalistischen Kurs eingeschwenkt ist. Und ja, es gab eben Auseinandersetzungen um diese Linie, die ich so holzschnittartig skizziert habe. Und einige ehemalige Partisaninnen wollten halt auch eigentlich diesen Krieg eben weiterführen, wie ich schon gesagt hatte, und radikalisieren. Und es gab dann so ein Milieu wohl der verratenen Resistenz. Also Leute, die sich eben geweigert haben, auch diesen Kurs mitzugehen und Waffen versteckt haben und sowas, die halt nicht abgegeben haben mit der Entstehung der neuen Ordnung. Und ja, auch diese süditalienischen Migranten waren halt eine wichtige Quelle für den politischen Widerstand außerhalb der offiziellen Arbeiterbewegung von Gewerkschaften und der kommunistischen Partei und sozialistischen Partei in den Jahrzehnten dann ab den 60er Jahren. Und jetzt komme ich damit auch eben zu dieser autonomen Arbeiterinnenbewegung. Also ja, und ich stütze mich da eben in dieser Darstellung hauptsächlich auf ein Buch von Nanni Balestrini, das heißt Die Goldene Horde, ist bei Assoziation A erschienen und jetzt auch, glaube ich, in der Neuauflage, in der erweiterten, der da einiges sehr interessantes Material auch zusammenträgt. Diese autonome Arbeiterinnenbewegung, also ist jetzt erstmal quasi so dann die These, es gibt eben wie so nicht eine Arbeiterinnenbewegung, sondern die ist halt so in sich vielfältig, dass es da eben neben der, die halt stark sich in diesen Institutionen, Partei und Gewerkschaft wiederfindet, halt auch eine gibt, die das ablehnt und die sich außerhalb dessen anders organisiert und auch anders betätigt, andere Ziele hat, andere Methoden hat. Und diese autonome Bewegung, die da entsteht in den 60er Jahren, die ist eben vor allen Dingen in den großen modernen Fabriken Norditaliens stark, und die wiederum befinden sich halt hauptsächlich in dem sogenannten industriellen Dreieck zwischen den Metropolen Turin, Mailand und Genua einerseits und andererseits auch stark rund um Venedig. Da gibt es so petrochemische Industrie. Ja, also diese Städte sind dann auch, wenn man sich das anguckt, halt immer wieder wichtig. Turin ist jetzt auch der Ort, an dem unser Film heute ja spielt. Andere Städte, die dann auch noch eine Rolle spielen, sind Bologna oft und auch Rom. Süditalienische Städte kommen sehr viel weniger vor in den Geschichtsschreibungen oder so dieser Linken. Das wäre vielleicht auch ganz interessant mit Blick auf die zweite Veranstaltung, die ja dann Neapel als Schwerpunkt hat, da vielleicht mal nachzufragen oder drüber zu sprechen, wie das eigentlich in Neapel war damals, in diesen Jahrzehnten, was da eigentlich los war. Genau, und der Balestrini schildert das ebenso, also diese Person, auf die ich mich da hauptsächlich stütze, dass die 50er Jahre eben eine Zeit war, in der ja diese politische Linke Italiens eher gelähmt war, in einer schwächeren Position als noch in den 40er Jahren, weil sie ja auch ihre Machtmittel aus der Hand gegeben hatte. Und dass sich dann aber um 1960 herum eine Trendwende anbahnt und dass da eben Arbeiterinnen anfangen, mit aggressiveren Kampfformen zu experimentieren und sehr offensive Lohnforderungen zu vertreten, Überstunden zu verweigern und dann auch immer radikalere Streikformen anwenden, also wilde Streiks gibt es dann in einigen Sektoren, wo eben so diese etablierten und legalen und auch vereinbarten Streikregeln gebrochen werden und diese Streiks eben zunehmend unberechenbarer werden. Sowohl einerseits eben für die Arbeitgeber, aber andererseits halt auch für die Gewerkschaften, die ja wie diese organisierte Vertretung der Arbeiterinnen ist oder das auch sein möchte und auch als solche anerkannt ist. Und genau in dieser Unberechenbarkeit und dieser Unabhängigkeit liegt eben auch der Sinn dieses Schlagworts Autonomie. Und das hat eben immer eine doppelte Frontstellung. Also einerseits eben gegen die Arbeitgeber, aber andererseits gegen diese reformistische Arbeiterbewegung. Wenn wir jetzt weitergehen in der Chronologie, ist dann eben 1962 so ein Jahr, was oft als so ein Wendepunkt angegeben wird. Da gibt es nämlich einen Aufstand, also auch jetzt, wir sind wieder in Turin, da gibt es Tarifverhandlungen der Metallarbeiter in Turin, die dann so eine Art Aufstand eskalieren, wo es dann eben 3 Tage lang der Polizei nicht gelingt, die Lage in den Griff zu bekommen, wo eben Arbeiter und ja, jetzt auch bewusst die männliche Form, weil Fiat stellt zum Beispiel erst ab den 70er Jahren überhaupt Frauen ein, wo halt Arbeiter aus der Fiat und aus anderen Fabriken sich Straßenschlachten liefern und Barrikaden bauen und sowas, rund um die Turiner Piazza Statuto. Dort gibt es auch so ein Büro von der sozialdemokratischen Gewerkschaft, das dann verwüstet wird. Und ja, diese Vertreter dieser offiziellen, etablierten Arbeiterbewegungen sind halt entsetzt, können sich nicht vorstellen, dass hier eben echte Arbeiter aus den angesehensten Unternehmen des Landes wirklich gerade dabei sind, so ein Chaos anzurichten. Und verurteilen dann den Aufstand zum Beispiel als, das ist ein Zitat, anarchistische Demonstration des Lumpenproletariats. Genau. Und hier in diesem aufständischen Moment gibt es so eine Art Initialzündung dieser Arbeiterinnenbewegung, dieser Autonomen, wo eben Gesten und Kampfformen auftauchen, die dann weiter in den folgenden 2 Jahrzehnten radikalisiert werden. Und das heißt eben, dass diese Zeit des disziplinierten nationalen Wiederaufbaus endet und eigentlich so eine neue Phase des immer weiter um sich greifenden Ungehorsams anbricht. Und wenn wir jetzt ein bisschen springen an das Ende der 60er Jahre, an den Zeitpunkt, an dem der Protagonist dieses Films, Pietro Perotti, in diese Fiat-Fabrik eintritt. Ja, da gibt es ja auch jetzt für Westdeutschland zum Beispiel so diese ikonische Zahl 1968. Und dieses Jahr ist, ich denke jetzt auch heute in der ganzen deutschen Debatte, so ein Synonym für Studentenbewegung, Studierendenbewegung, so Unis, Rudi Dutschke und sowas. Und wir denken eben sehr stark an Studentenproteste, wenn wir dieses Jahr hören. In Italien und auch in Frankreich und auch in einigen anderen Ländern wahrscheinlich ist das eben gar nicht so eindeutig und ist auf jeden Fall auch in Deutschland nicht wirklich korrekt, aber in Italien noch viel weniger naheliegend, so zu denken. Und diese wichtige Besonderheit dieser italienischen Situation liegt eben darin, dass die Universitäten in Italien nur einen Schwerpunkt der Proteste bilden, aber nicht ihr eindeutiges Zentrum waren. Sondern dass eben Kämpfe von Arbeiterinnen in Fabriken, auf den Straßen, in den Stadtvierteln mindestens genauso wichtig waren, wie diese Sachen, die an der Uni passiert sind. Und dass eben auch, während eben in Westdeutschland vergeblich versucht wurde, weitgehend, auch nicht ganz vergeblich, aber auch nicht so erfolgreich versucht wurde, nennenswerte Teile so der lohnabhängigen Bevölkerung zu begeistern für diese Proteste. Da gab es eben in Italien schon auch viel Zusammenarbeit zwischen diesen Bewegungen und auch viel Inspiration zwischen diesen verschiedenen Orten, an denen das dann alles sich abspielt. So, und eine andere Besonderheit dieses 1968 in Italien ist, dass es eben gar nicht so sehr sich auf 1968 beschränkt und aber auch nicht mal da seinen Höhepunkt hat, sondern dass eben das Land zwar 1968 auch, wie auch in Frankreich, in Westdeutschland, in so eine große Unruhe eintritt und da viel passiert, aber dass das eben nicht zur Ruhe kommt, das Land, eine ganze Weile noch. Und man spricht da eben von einem schleichenden Mai in Italien. Maggio Rampante heißt es, glaube ich. Und es gibt dann eben bis in den ganzen Herbst 1969 hinein sehr viele Streiks, militante Streikposten waren, Blockaden, Straßenschlachten und so weiter. Also man hatte eigentlich eher so 1,5 Jahre ein sehr hohes Niveau von Konflikt. Und das geht dann aber auch, ja, letztlich in den 70er Jahren immer mal wieder ziemlich heiß her. da haben wir auf jeden Fall in dem Film auch Beispiele dann. Und während dieser Zeit sind dann eben die Straßen und Plätze eben von diesen andauernden Demos und so eingenommen und es kommt eben viel zu Konfrontationen auch mit, mit der Polizei auf der Straße, zu großen legendären Straßenschlachten und vielen Verurteilungen und so, aber erstmal ist halt auch das politische System ziemlich überfordert damit, jetzt diesen Riesenprozess der Massenselbstorganisation sofort einzudämmen. Und in den Fabriken, die ja so im Zentrum von dem Film stehen, da entwickeln sich eben auch immer offensivere Methoden. Beliebt sind dann eben beispielsweise spontane Demonstrationszüge durch die Fabriken während der Arbeitszeit, wodurch verschiedene voneinander getrennte Arbeiter, Arbeiterinnen verschiedener Abteilungen auch miteinander in Kontakt kommen. Und dadurch lassen sich natürlich auch große Werke schnell lahmlegen. Produktionsstreiks ist noch etwas anderes, was eingesetzt wird, also wo dann eben auch autonom wiederum von Arbeiterinnen entschieden wird, die Produktion zu reduzieren, also langsamer zu arbeiten oder weniger zu herzustellen. Und diese Praxis der Selbstreduzierung wird dann auch im Jahrzehnt darauf, in den 1970er Jahren, sickert das so aus der Fabrik heraus und wird so ein Prinzip für den ganzen sozialen Raum. Also auch Selbstreduzierung dann beim Einkaufen, Selbstreduzierung der Mieten, der Stromrechnungen, der Telefongebühren, der Fahrpreise, der Preise in Supermärkten, Kaufhäusern und so weiter. Das ist so natürlich immer verbunden mit Konflikt. Also es wird da eigentlich auch überall in all diese Teile ein kollektiver Konflikt auch reingebracht in diese ganze Lebenswelt. Und in den Fabriken gibt es eben auch Gewalt, ist auch ein Thema, und es entsteht eben so eine Art Betriebsmilitanz, wo halt dann Arbeiter so eine Art Guerilla-Kämpfe anfangen mit Werkschutz und Polizei und dann halt zum Beispiel Meister und Vorgesetzte verprügeln oder auch Büros von Vorgesetzten verwüsten, solche Sachen. Autos anzünden von irgendwelchen Vorgesetzten. Und es ist auch so, dass wohl diese in Italien auch diese roten Brigaden, also so eine Art linksterroristische Gruppe oder die Genossen vom bewaffneten Kampf, könnte man auch sagen, dass die eben auch entstanden sind, mehr aus solchen Alltagsmilitanzgeschichten, im Unterschied jetzt zum Beispiel zur Roten Armee-Fraktion in Deutschland. Ja, gibt es so ein bisschen unterschiedliche Wege in den bewaffneten Kampf. Und da gibt es auch in Italien auf jeden Fall auch Ansatzpunkte schon auf der Ebene des Betriebs. Der Gestus insgesamt ist halt von einer hohen Konfrontationsbereitschaft, einer gewissen Maßlosigkeit und einem Pochen auf materiellen Bedürfnissen der Arbeiterinnen und der Lohnabhängigen geprägt. Es gibt dann ein berühmtes Protestlied aus dem Jahr 1970, die Ballade der Fiat, das eben auch in diesem schönen Buch Die Goldene Horde zitiert wird von Nanni Balestrini. Und dieses Lied, da heißt es Signor Padrone, also Arbeitgeber, diesmal wirst du dran sein, du wirst verhandeln, dann merk dir, von heute an wird nicht mehr verhandelt. Du kaufst uns nicht mehr mit 5 Lire mehr Lohn, du bietest uns 10, wir wollen 100, bietest du 100, wollen wir 1000, was wir wollen alles. Und ja, dieser Spruch, vogliamo tutto, wir wollen alles, ist auch ein Titel von einem Roman, auch von Nanni Balestrini, der auch diese Erfahrungen zum Thema hat, der auch sehr lesenswert ist. Ja, wichtig ist eben, dass diese Kämpfe um den Lohn auch nicht bei rein quantitativen Forderungen stehen bleiben. Also es geht nicht nur darum, mehr Lohn zu bekommen, sondern es gibt auch einen Angriff auf das ganze Lohnsystem, auf diese ganze Idee, dass Löhne, also das, wovon man sich sein eigenes Leben irgendwie erfristen kann, dass die irgendwie mit der eigenen Produktivität zusammenhängen, das wird in Frage gestellt. Entscheiden soll eben nicht die Produktivität der Arbeit sein, sondern die Bedürfnisse der Arbeiterinnen. Das soll eigentlich im Mittelpunkt stehen der Wirtschaft und diese Bedürfnisse der Arbeiterinnen sollen eben ohne Rücksicht auf Verwertungsinteressen konflikthaft dann durchgesetzt werden. Und gegen diese nationalistische Ideologie der kommunistischen Partei wird eben sehr stark der Widerspruch der Klassen betont und der Kampf der Klassen. Die Unversöhnlichkeit eigentlich des Klassenwiderspruchs in der kapitalistischen Gesellschaft ist so ganz, ganz zentral. Und wichtig auch bei dieser Kritik des Lohnsystems ist es, dass auch viele egalitäre, also auf Gleichheit beruhende Forderungen und abzielende Forderungen erhoben werden. Also zum Beispiel, dass gesagt wird, wir wollen 100 Lire mehr Lohn für alle Arbeiterinnen oder wir wollen die Abschaffung von allen Lohngruppen. Also dahinter steht dann auch die Idee, dass sowas wie der Lohn und diese ganzen ökonomischen Verhältnisse, dass man die eigentlich interpretieren muss als politisches Regime zur Beherrschung und auch zur Spaltung von Arbeiterinnen, dass deshalb zum Beispiel sowas wie Abschaffung von den Lohngruppen Moment ist, was das diesen Arbeiterinnen halt ermöglicht, besser zu einem kollektiven Subjekt, zu einer kämpferischen Arbeiterinnenklasse zu werden. Und auf diese Entwicklung halt hin zu einem politischen Subjekt, Arbeiterinnenklasse, das ist, ja, steht eigentlich im Zentrum des Interesses. Ja, materielle Bedürfnisse. Dazu gehört natürlich nicht nur der Lohn, der eigentlich auch nur ein Mittel ist, um Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht dann eben auch viel darum, in den 60er, 70er Jahren in dieser Bewegung die Zerstörung des Körpers und des Geistes, die halt durch diese Fabrikarbeit ja für die Arbeiterinnen also entsteht, der etwas entgegenzusetzen. Und es gibt eben wirklich eine große Ablehnung, was ja auch schon so zum Ausdruck kommt, in diesen ganzen wilden Streiks und so von dieser Unterordnung unter die Maschinen, unter den Takt der Maschinen, diese monotonen Arbeitsverhältnisse, auch unter die Disziplin, die in den Fabriken herrscht, die Vorarbeiter und so weiter. Und das drückt sich halt auch viel aus in so massenhaften Fehlstunden, in Sabotage und so weiter. Und die Perspektive ist also, kann man sagen, nicht so sehr die Selbstverwaltung der Arbeit, sondern eher die Ablehnung der Lohnarbeit. Einige Leute sprechen eben deshalb auch mit einer, also von einer Arbeiterbewegung gegen die Arbeit. Ja, wichtig ist eben, und da, das kommt jetzt auch ja sehr viel im Film vor, dass es auch so eine Art kulturelle Revolution war, also oder auch eine, die auf jeden Fall sehr viel, was heißt Revolution, ne? Also dass es halt eine Bewegung war, die sehr stark auch eine eigene Sprache gesucht hat und einen eigenen Ausdruck gesucht hat, einen eigenen kulturellen Ausdruck auch gesucht hat und sehr viel experimentiert hat, halt auch mit Propaganda und auch so einer sehr kreativen Propaganda in Form halt von ja, ganz vielen verschiedenen Medien, also Flugblättern, Broschüren, Plakaten, Comics, Graffiti, ja, und eben auch Film. Und also da werden wir halt einiges jetzt sehen, dann auch in dem Film, den wir gleich sehen werden, weil eben dieser Protagonist da sehr, sehr aktiv war und das war eigentlich seine Hauptbeschäftigung. Also diese ganzen Prozesse, diese Kämpfe, von denen ich jetzt gerade schon geredet habe, die so zu begleiten mit seiner künstlerischen Tätigkeit, die aber halt nie losgelöst ist eigentlich von seiner politischen Tätigkeit. Ja, abschließend jetzt noch ein bisschen was zu dem Film selbst. Also ja, es ist halt so, dass man sagen muss, ja, der Film ist ja von 2014 und diese Sachen, die er zeigt, sind halt einige Jahrzehnte her. Und die Konflikte, die es damals gab, sind natürlich jetzt heute nicht mehr so aktuell. Und heute ist also es auf jeden Fall so, dass dieser Film, glaube ich, mitfinanziert ist auch von einer dieser großen Gewerkschaften, der FIOM, also der Metallarbeitergewerkschaft, der kommunistischen Metallarbeitergewerkschaft, ehemals kommunistischen. Und wenn man so zurückguckt in so Texte aus dieser Zeit, dann klingt das alles sehr viel kontroverser. Heute ist es so ein bisschen so ein Blick zurück, der auch so ein bisschen was Nostalgisches vielleicht hat und der jetzt nicht daran so interessiert ist, so sehr stark diese politischen Linienkämpfe oder so rauszuarbeiten. Das wäre dann halt, glaube ich, eher die Aufgabe, wenn man sich dafür interessiert, dann nochmal was dazu zu lesen. Aber ich habe deshalb so ein bisschen mehr jetzt in der Einleitung ausgeführt, weil es halt auch in dem Film, weil man dann den Film vielleicht noch ein bisschen anders sieht. Ja, der Film selbst also setzt sich jetzt eben aus drei verschiedenen Typen von Aufnahmen zusammen. Erstens gibt es Aufnahmen, die der Protagonist Pietro Perotti in den 1970er Jahren hergestellt hat. Und da handelt es sich eben um Laienaufnahmen, die er mit so einer Super 8 Kamera gedreht hat. Und bei diesem Medium handelt es sich um so ein damals neues, vergleichsweise benutzerfreundliches und billiges Filmformat, das auch so ja, in den 60ern auf den Markt kam und dann sehr viel so im privaten und halb professionellen Bereich eingesetzt wurde und halt recht wendig war und erschwinglich war, auch von so einem Arbeiterlohn. Und das war halt eine, ja, diese Entwicklung der Kameratechnologie damals hat halt auch verschiedene neue Strömungen im Film, im Dokumentarfilm so begünstigt, wie zum Beispiel das Direct Cinema oder das Cinema Verité. Also es sind halt Strömungen, die halt, weil diese Kameras halt kleiner wurden und man diese besser integrieren konnte in so Alltagssituationen und so, versucht haben, mit kleineren Crews und einem geringeren technischen Aufwand zu drehen und so näher an die Wirklichkeit ranzukommen, als man das halt früher hatte mit diesen aufwendigeren technischen Apparaturen. Und aus diesen Ansätzen heraus, so näher an die Wirklichkeit ranzukommen, mit diesen neuen Kameras, die unmittelbar einzufangen, entwickelt sich dann auch um 68 rum eine Strömung des sogenannten Militantenkinos. Und da war das Motto, es reicht nicht, politische Filme zu machen, man muss Filme politisch machen, auf politische Art und Weise. Also geht es da in dieser Art von Kino, die da rund um diese Zeit entstand, die wir uns jetzt gleich angucken, da geht es halt darum, im Gegensatz eben zum kommerziellen Kino, die Lebensbedingungen von Unterdrückten zu thematisieren, aber auch ja, aus einer parteiischen Perspektive das zu tun und aber auch die ganze Produktion und die Verbreitung von den Filmen auf eine neue Art und Weise zu machen, also keine Waren zu produzieren, die dann halt Leute in ihrer Freizeit quasi irgendwie so ruhig stellen quasi oder sie ablenken von dem, was sie so eigentlich erleben auf der Arbeit und so, sondern halt eigentlich Filme zu machen, die ein Teil sind von solchen politischen Organisierungsprozessen, die unabhängig sind auch ökonomisch von der Filmwirtschaft und die auch nicht von Spezialistinnen gemacht werden, sondern halt viel von Laien, die sich selber Skills aneignen und so. Das war so der Ansatz und auch eine starke Kritik an so dem Regisseur als so dem individuellen Autor, der so ein geniales Meisterwerk herstellt und eher die Betonung davon, dass es halt um kollektive Prozesse geht. Und da gibt es eben in Italien auch in der Zeit, aus der auch unsere Aufnahmen hier stammen, eine Reihe von solchen Kollektiven, die sich halt als ja, so Chronisten des Geschehens und auch als Agitatorinnen verstehen. Auch in Turin gibt es so eine Gruppe. Aber natürlich auch, wenn man halt so Filme macht, braucht man ein bisschen mehr, also braucht man auch Ressourcen und auch Strukturen, um diese Filme dann halt wirklich fertigzustellen und zu verbreiten. Und das ist halt auf jeden Fall ein Unterschied zu dem Material, das hier unser Protagonist gedreht hat, weil er diese Filme halt, diese Aufnahmen halt damals zum Teil nur entwickelt hat, aber sie eben nicht veröffentlicht hat. Also diese Filme, diese Sachen hat er dann eben erst viel später jetzt in den 2010er Jahren in diesen Film integriert, den wir jetzt sehen werden. Aber damals hat er die als Einzelner quasi so gefilmt, die Sachen in der Fabrik oder auch an den Streiks und sowas. Aber er hat das halt nicht so durchgezogen und es fehlten ihm halt auch die finanziellen Mittel und sowas, um die Sachen damals wirklich so fertig zu bringen. Und der andere Regisseur aber, der Pierre Milanese, der kommt eben aus dieser Tradition des militanten Kinos und war eben auch ja seinerzeit halt in solchen Gruppen, politischen Gruppen aktiv, die es dann halt auch geschafft haben, so ein militantes Kino wirklich auch ja so zu produzieren, dass dann auch Leute das gesehen haben. Und heute denke ich, ja, diese Bilder, die damals wollte er, dieser Perotti eben diese Bilder drehen schon mit diesem Zweck, dass sie halt auch so eine aktivierende Funktion haben, aber heute denke ich, haben sie eine andere Funktion, sind eben heute eher so Hilfsmittel für uns, so ein kritisches Gedächtnis dieser ganzen Erfahrungen, ja, daran teilhaben zu können und uns damit auseinandersetzen zu können und diese ja, weitgehend vergessene geschichtliche Erfahrung wieder zugänglich machen zu können. Und neben diesen Aufnahmen, die damals eben als Laienaufnahmen gedreht wurden, sehen wir halt noch eine zweite Gruppe von Aufnahmen. Das sind alle möglichen Archivmaterialien aus verschiedenen Jahrzehnten, die da so zusammengeschnitten werden. Da Könnt ihr dann, würde mich mal interessieren, was euer Eindruck ist. Also ich fand so beim Sehen, dass der Zusammenhang zwischen diesen Bildern teilweise nicht so ganz klar ist oder dass sie sehr schnell teilweise auch kommen. Aber da können wir vielleicht danach auch nochmal drüber sprechen, wenn da was unklar geblieben ist. Die dritte Gruppe von Bildern sind jetzt Aufnahmen aus der Gegenwart, wo wir den, oder von 2014, ne, als der Film halt dann zusammengesetzt wurde, wo man halt nochmal so ein bisschen so eine Nähe aufbaut zu diesem Perotti, also der eben die ganze Zeit in der Tonspur da ist, also der erzählt seine ganze Lebensgeschichte da in der Tonspur, aber man sieht ihn halt sehr wenig. Und diese Aufnahmen jetzt aus der Gegenwart, die, denke ich, sind so ein bisschen dafür da, um so zu zeigen, dass es ein authentischer Bericht ist und um ihn auch so ein bisschen näher zu kommen als Person, weil wir sonst eben hauptsächlich die Stimme hören. Ja, dann bin ich jetzt auch durch mit diesen drei Sachen zum Italien generell, dieser autonomen Arbeiterinnenbewegung und ein paar Bemerkungen zum Film und freue mich jetzt, den mal wieder zu sehen und auf die Diskussion danach.